Auf den Hügeln Palästinas steht ein raues altes Kreuz. Für die ganze Welt zum Opfer brachte der Vater seinen Sohn. Mit dem Dornenkranz gekrönet, mit den Nägeln durchgebohrt, hängt am Kreuze mein Erlöser, ganz allein in seiner Not. Mit dem Dornenkranz gekrönet, mit den Nägeln durchgebohrt, hängt am Kreuze mein Erlöser, ganz allein in seiner Not. O, warum hast denn du erlitten für die ganze Welt in den Tod? Was verbürgte denn deine Bitte für die Mörder in der Not? Ja, ich weiß, das war die Liebe, die dich trieb bis in den Tod. Deine Wunden sind geblieben, doch mein Leben ist der Lohn. Ja, ich weiß, das war die Liebe, die dich trieb bis in den Tod. Deine Wunden sind geblieben, doch mein Leben ist der Lohn. Viele Jahre sind vergangen seit dem Sieg auf Golgatha. Viele Sünder sind gekommen zu dem Kreuz auf Golgatha. Ja, die Rettung ist geschehen, klingt der Ruf von Golgatha. Jeder komme her und schmecke, wie der Herr so wunderbar. Ja, die Rettung ist geschehen, klingt der Ruf von Golgatha. Jeder komme her und schmecke, wie der Herr so wunderbar.